Mr. Solis war nun nicht besonders entzückt, den schauerlichen Kerl so mir nichts, dir nichts mit dem Ball Weary Pfarrhaus umspringen zu sehen, und er rannte nur umso schneller und mit nassen Schuhen über den Bach und den Gang hinauf. Im ganzen Garten hat er sich umgeschaut, aber nirgends war da ein schwarzer Mann zu sehen. Am anderen Ende des Ganges drückte er ein bisschen ängstlich, wie das ja ganz natürlich war, die Klinke runter und ging ins Pfarrhaus. Und da vor seinen Augen stand Janet McClough mitsamt ihrem schiefen Kopf und freute sich obendrein gar nicht, ihn zu sehen. Und da fiel es ihm ein, dass er immer schon, seitdem er sie zum ersten Male zu Gesicht bekommen hatte, dasselbe kalte, gräuliche Gefühl gespürt hat. »Janet«, sagte er, »hast du einen schwarzen Mann gesehen?« »Einen schwarzen Mann?« fragt sie. »Gott steh uns bei. Ihr seid nicht gescheit, Herr Pastor. Es gibt keinen schwarzen Mann in ganz Ball Weary.« Aber sie redete nicht deutlich, müsst ihr wissen, sondern winselte und wieherte nur so vor sich hin wie ein Pony, das ein Zaumzeug im Maule hat. »Nun«, sagte er, »Janet, wenn das kein schwarzer Mann war, dann hab ich den Versucher selbst gesehen.« Und er setzte sich wie einer, der's Fieber hat, und seine Zähne klapperten ihm im Kopfe. »Pfui, pfui«, sagt sie, »schämt euch, Herr Pastor.« Und sie gab ihm einen Tropfen Schnaps, den sie immer bei sich hatte. Und dann ging Mr. Solis in sein Studierzimmer zu seinen vielen Büchern. Das ist ein langes, niedriges, finsteres Zimmer, zum Umkommen kalt im Winter und nicht einmal im Sommer sonderlich trocken, denn das Pfarrhaus liegt dicht am Fluss. Da setzte er sich also hin und dachte an alles, was er so erlebt hatte, seit er nach Ball Weary gekommen war, an seine Heimat und an die Zeit, wo er noch ein Bub war und vergnügt über die Heide sprang. Und der schwarze Kerl da ging ihm wie so ein Lied im Kopf herum. Er versuchte zu beten, aber die Worte fielen ihm nicht ein. Und es heißt auch, dass er an seinem Buche schreiben wollte, aber da ging es ihm auch nicht besser. Es gab Zeiten, in denen er glaubte, der Schwarze stände neben ihm. Und der Schweiß brach ihm aus allen Poren, so kalt wie Brunnenwasser. Und dann wieder kam er zu sich selbst, wie ein richtiger Christenmensch, und fürchtete sich vor nichts mehr. Das Ende vom Liede war, dass er zum Fenster schritt und in den Duhlfluss hinunterstarrte. Die Bäume wuchsen da unheimlich dicht und das Wasser unterhalb des Pfarrhauses ist tief und schwarz. Und da stand Janet und wusch mit hochgerafften Röcken die Wäsche. Sie hatte dem Pastor den Rücken zugekehrt, so dass er zuerst gar nicht wusste, wen er vor sich hatte. Dann drehte sie sich um und zeigte ihm ihr Gesicht. Und Mr. Solis hatte dasselbe kalte Angstgefühl, das er schon zweimal an jenem Tage gespürt hatte. Und er erinnerte sich an das, was die Leute sagten, dass Janet schon lange tot wäre und dass hier ein Gespenst in ihrem Leichnam umginge. Er zog sich ein bisschen zurück und beobachtete sie scharf. Sie stampfte und rieb auf die Wäsche los und summte so vor sich her und da herrschte uns bei, es war ein gräuliches Gesicht.